Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennercast zum Spieltag 17. Hier ist Bernie Meyer live on tape aus Bayern. Und hier ist Rüdiger Rudolf, uns zugeschaltet aus Berlin-Mitte. Hallo, guten Tag, Bernie. Ja, guten Tag, Rüdiger. Unsere Wege haben sich getrennt, ne? Ja, räumlich, ja. Ja, und zwar, ich absolviere den weihnachtlich-jährlichen Bayern-Besuch auf vielfachen Wunsch meines Sohnes und nicht unbedingt meines eigenen. Ich bin gerne in Bayern, ich bin auch gerne bei meinen Eltern, aber ich meide, wenn es geht, diese Autofahrten, diese langen. Bei dir ja noch länger, wenn du zu deiner Verwandtschaft nach Bayern fährst. Du brauchst. Ja, ich fahr ja bei dir vorbei und dann nochmal eine gute Stunde, wenn nicht ein bisschen mehr, ja, die B20 runter. Ja, ja, wir sind, gestern mussten wir durchfahren, weil das Kind hat zu so einer ungünstigen Stelle geschlafen, wo eigentlich der Rastplatz gekommen wäre. Also das Baby. Lass mich raten, A9 Frankenwald. Ja, richtig. Genau. Da mussten wir durchfahren. Und es war, ab Hof war Nebel. Und zwar also wirklich, der Mond, in der Mond ist aufgegangen, heißt doch so schön, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Und so ungefähr, ja. Das Szenario muss man sich vorstellen, über 270 Kilometer. Nebel ist schlimm, oder? Nebel ist echt sehr nervig. Und vor allem wird der Nebel, je weiter man so in diese Donaugegenden kommt, wird er immer schlimmer, dass man teilweise die Hand vor Augen, hätte ich fast gesagt, nicht mehr sieht. Hey, sag, was du sagen wolltest. Ich unterbrach dich unhöflicherweise. Wenn du die Hand vor Augen nicht mehr gesehen hättest, du vielleicht mal das Fenster zumachen müssen. Ja, den Witz habe ich dir vorgegeben. So bin ich. Ja. Für dich. So, danke. Hey, we got a lot to talk about. Deshalb würde ich sagen, break einfach alles mal down für uns. Und ich kann jetzt schon sagen, die Ergebnisse des Bundesligaspieltags sind eigentlich heute noch das geringste Gesprächsthema. Aber trotzdem, here we go. Gut. Okay. Gladbach zelebriert die Liebe zu Zehnt und gewinnt dann doch noch endlich wieder 3-2 gegen tapfere Lilien. Die Hertha Chuck Norris Mainz 05 mit 2-0. Augsburg gewinnt in Hamburg, das ist eine Weinzierde war. 0-1. Yes. Bremen kriegt in Frankfurt 1 mit der Route rüber. 2-1. Der BVB erwischt in Köln. Der BVB wird in Köln von einem Geißbock gepimpten Rentierflitten erwischt. Ui. Auf 2-1. Den Bayern fehlt beim 1-0 Sieg gegen Hannover irgendwie der richtige Pep. lieber Bernie Meyer, entschuldige die alte Leier, aber die Bayer-Werkself gewinnt dank Chicharito 1-0 gegen Ingolstadt. Wunderbar. Ja, Stuttgart findet gegen Wolfsburg kurz vor Weihnachten die Erlösung, 3-1. Glück auf, der Steiger kommt, Schalke, Hoffenheim, 1-0. Glück auf, der Steiger kommt. Ja, das ist das Steigerlied, das wurde von den Kumpels der... ich glaube, diese Woche ist sie geschlossen worden, der letzten Zeche da in Gelsenkirchen oder wie, ich weiß nicht, wie man, will nichts Falsches sagen, im Stadion gesungen. Es sah sehr eindrucksvoll aus. Oh. Die standen da also in ihrer traditionellen Bergmanns-Uniform, Kleidung und haben das Steigerlied gesungen. Und die erste die erste Zeile ist Glück auf, der Steiger kommt. Oh. Rührend. Naja, ich habe wenig gesehen am Wochenende. Auch rührend. Das Bayern-Spiel immerhin. Um auch ein bisschen mal zu sehen, wie reagiert die Mannschaft auf den Verlust des Trainers. Es ist ja komisch, ne? Eigentlich geht Pep ja erst zum Sommer, aber man hat so das Gefühl, das war's jetzt, ne? Die Schlagzeile ist überall ganz oben gewesen, Spiegel Online, Süddeutsche Online, noch vor so Kinkerlitzchen, kleinen Terroranschlägchen auf der Welt. Ja. Ganz oben, ja. Pep verlässt Bayern. Ancelotti kommt. Ja, das interessiert mich jetzt auch mehr als die Wahl in Spanien zum Beispiel. Ja, die ist echt, auf die ist gepfiffen. Ja. Und sag mal, was macht es erst, ich werde natürlich gleich aus Bayern-Sicht darauf antworten, aber was macht es mit dir, dass Pep geht? Dass der Pep geht? Ja. Ich frage mich persönlich, was das für unsere Beziehung bedeutet, Bernie. Ja. ich erinnere mich noch sehr deutlich, wie ich damals im S-Bahnhof, Nordbahnhof stand und auf Spiegel Online gelesen habe. Nee, mit dir telefoniert habe und du warst ganz ekstatisch und so, sagst, Julia, du weißt es noch nicht. Und du mir damals erzähltest, dass der Pep kommt. Ja, jetzt geht er schon wieder. Ja, naja, was heißt schon wieder? Er macht ja im Prinzip nur ganz genau das, was in seiner Biografie der Herr Guardiola, in seiner Biografie zu dem ein Jahr Bayern, muss man sagen, was da schon explizit drinne stand und wovon ich eigentlich immer wieder ausging. Mich haben diese Vertragsverhandlungen eher dahingehend verwirrt, dass ich dachte, hängt der wirklich noch ein Jahr dran. Aber dann kam doch alles so wie gewollt. Und mit Ancelotti muss ich sagen, ist mein Wunschtrainer kommt mein Wunschtrainer. Ja. Ich bin auch deshalb so ein bisschen uneuphorisch oder habe hier keine wilden Rundrufe gemacht am Wochenende, weil ich einfach zu erkältet war. Aber schon bei diesem Madrid-Sieg, bei diesem deutlichen, wo Bayern im Halbfinale ausgeschieden ist, der Champions League, also sang- und klanglos, möchte man fast sagen, habe ich so ein bisschen die Nonchalance und Ruhe Ancelottis bewundert und ich dachte, vielleicht doch das einzig verbleibende Gegengift zu so einem Übermacht-Pep-Fußball war Ancelotti zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, er hat einen wahnsinnig guten Draht zu seiner Mannschaft. Da geht alles so leicht und humorvoll ab bei denen. Und immerhin sprechen wir von Real Madrid. Das hat mich sehr fasziniert. Und ich dachte mir damals... Mein Interesse ist geweckt. Ohne Fuck, ich dachte mir damals wirklich, wenn nach Pep noch jemand passt, dann Ancelotti. Weil nämlich so ein Eremiten, ja, Eremitentrainer ist vielleicht nicht, also so ein alter, weiser... So Luke Skywalker-Mess, aber ich will auch nicht. Da kommen wir gleich zu. So ein alter, weiser Legat, ne, auch so ein bisschen, wie Heinkes auch war, das gefällt mir gut für Bayern, ich mag das. Das ist ein, vor allem der isst gerne, ne, der macht gern Witzchen, der spricht viele Sprachen, das ist halt wirklich so ein Althumanist irgendwie, der Ancelotti. Carletto. Und der Pep wird es sicher auch, aber jetzt ist der Pep noch in seiner Sturm- und Drangphase. Und ich finde, das alles so ein bisschen zu befrieden und zu beruhigen, was der so angerührt hat, das könnte funktionieren. Jetzt muss man natürlich auch beim Thema Funktionieren sagen, es könnte vielleicht auch funktionieren, dass die Mannschaft jetzt nochmal alles gibt für Pep im letzten Halbjahr. Ne? Es könnte aber auch sein, dass die Mannschaft, und da wird sich jetzt wirklich die Wahrheit so ein bisschen ans Licht kommen, vielleicht sich doch nicht so gut mit Pep verstanden hat und auch nicht mehr so für den Trainer spielen das letzte halbe Jahr, wie sie das für ihren guten alten Onkel Heinkes getan hat. Sehr interessante Phase, auf die wir dazu steuern, vor allem wieder mit so unendlich vielen Verletzten, wo man ja dachte, es kann eigentlich gar nicht mehr so viele Verletzte geben wie im letzten Jahr und es sind wieder exakt gleich viel heading into Winterpause. Mehr sehen, wer sich da rechtzeitig erholt. Naja, beim Heinkes war ja irgendwie klar, er wird damit seine Karriere beenden. Beim Pep ist irgendwie klar, Bayern ist damit eine Stufe auf, also naja, nein, das Spross auf der Karriere, das ist jetzt Quatsch, aber so halt so eine Karriere, wie sagt man da? Bist du noch da? Ja, ich würde dir gerne auf die Sprünge helfen. Du meinst, Bayern hat sich etabliert als ein Weltverein jetzt endgültig unter Pep oder was? Naja, und der Pep zieht halt weiter, um mit der nächsten europäischen Spitzenmannschaft das Triple zu gewinnen. So, ist eine Station halt. Ja. Pep. Ja, für Heinkes war mir klar, so das muss jetzt nochmal sein. Ich bin ja sehr gespannt, wenn er wirklich zu City geht, Manchester City, du hast ein bisschen, ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass es ein bisschen nach wie vor so ein Retortenverein ist. Da wäre ich fast ein bisschen enttäuscht. Ich meine, Chelsea mit Abramovic ja auch so ein bisschen, aber das hat man schon fast vergessen, dass das halt so ein hochgezüchteter Russen-Mafia-Verein ist. Eigentlich müsste doch Pep den Traditionsverein suchen, Man United oder so. Ich hatte immer das Gefühl, er ging auch zu Bayern. Es gibt sicher Vereine, die zahlen obszön viel mehr am Trainergehalt. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, mit Bayern ist schon so eine Sache, dass er dahin geht, weil die Finanzen sind in Ordnung. Der Präsident ist kein Steuersünder. Das war ein Lacher an der Stelle. Ja. Na gut, Hoeneß kam ja unter Peps Amtszeit in den Knast. Auf jeden Fall dachte ich so, das ist auch so ein moralisch integerer Verein, wobei Barcelona war es ja auch nur bedingt. Und ich dachte, es zieht ihn dahin. Hier ist Lärm bei dir, Rüdiger, muss ich dich mal kurz darauf hinweisen. Ja, meine Frau kam gerade rein, hat zwei Bananen hier aus der Küche geholt. Und okay. Ja. Na gut, der können wir den Lärm verzeihen, dich müsste ich rügen. Aber das heißt, meine Frau heißt Gabi, also sie ist zwar nicht Zonen-Gabi, aber sie ist immerhin Gabi, ich kann hier keine Banane verweigern. Nee, Gabi ist entschuldigt. Gut, das ist das Ganze, also das Thema Ancelotti ist für mich, ich sehe es nur sehr, sehr, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich sehe es sehr positiv. Mein allererster Gedanke zu dem Thema war, oh Mann, ich habe gerade Skype gekündigt, weil so Bayern unter Pep, schön und gut, aber ich muss jetzt auch nicht mehr jedes Spiel sehen live. Aber wenn dann die Ancelotti-Saison anfängt im Sommer, wer weiß, ob ich da nicht nochmal schwach werde, wenn da ein besonders gutes Angebot käme, liebe Sky. Kunden, aber ich sehe da ja diese Angebote, so Sky für 16 oder 14,99, 16,99. Oder willst ja, das, du mich werben, ist ja irgendwie auch Quatsch. Ne? Aber nee, das bietet man mir ja nicht. Mir hat man ja ganz brüsk am Telefon erklärt, dass da ich ja gekündigt habe, bin ich zwar kein Kunde mehr, aber ich bin auch kein Neukunde, weil ich war ja schon mal bei Skype, deshalb könnte man mir keine Neukundenangebote machen. Und ich pendle halt immer noch so. Wenn du bei Sky anrufst, landest du dann automatisch nicht im Callcenter in der Kundenrückgewinnung? Ja, aber die geben sich nicht so viel Mühe, habe ich den Eindruck. Ist doch schlimm. Ja, da läuft's wohl bei Sky. Da läuft's wohl super was. Ja, ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass es da so einen Alternativanbieter gibt, wo man vielleicht auch mal so Pay-per-Play Sachen wahrnehmen kann, einfach den Spieltag oder ein Spiel sich kaufen am Wochenende und sich das dann anschauen oder ein Champions-League-Spiel. Aber ich glaube, es gibt bei Sky für so durchaus fragwürdige 30 Euro für einen Spieltag oder so. Und naja, das geht natürlich nicht. Aber es kann auch sein, also lieber Verbraucherschutz, kann natürlich auch sein, dass es nicht 30 Euro für einen Spieltag kostet. Es wurde mir nur kolportiert. Ich bin sehr vorsichtig mit dieser Aussage. Ja. So, wir arbeiten mal hier unseren Zettel weiter ab. Du warst bei Gina Wild im Theaterstück, ist hier meine zweitwichtigste Meldung der Woche. Ja. Worum ging es? Es ging um Magie oder sollte um Magie gehen. Es dauerte allerdings eine gute Stunde, bis sich das Stück, diese Boulevardkomödie, sich inhaltlich, also dann auch wirklich dem eigentlichen Thema angenähert hatte. Dann wollte man es auch schon nicht mehr so richtig wissen. Ja, es ist, genau, ich hatte einen Tag frei und bin dann nach Bad Godesberg gefahren. Mhm. Und habe mir Gina Wild in einem Theaterstück angeguckt. Ja. Genau, zauberhafte Zeiten. Was man im kleinen Theater. Was man an seinem freien Tag halt so macht. Ich muss sagen, als meine Frau neulich zu mir gesagt hat, entspann dich doch mal einen Tag, du hast so viel gearbeitet in letzter Zeit, war auch meine erste Überlegung, Mensch, Bad Godesberg. Bad Godesberg. Du, das Theater war auch, eigentlich waren alle Umstände waren da. Was sagt man, alles, was man dafür bräuchte, wäre da gewesen. Ja? Das Theater liegt sogar im Kurpark. Ja, man kann auch irgendwelche Heilwasser trinken. Oh. Ich hätte vielleicht auch mal kurz mit den Füßen in den Rhein reingehen können. Ansonsten Bad Godesberg, also ich glaube, man trauert der Regierung hinterher. Ja, ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber es ist sehr greifbar. Wo ist Bad Godesberg genau? Bad Godesberg ist verhält sich, glaube ich, zu Bonn wie Köpenick zu Berlin, würde ich sagen. Ah, okay. Ja, also deshalb traut man der Regierung nach. Gut, jetzt verstehe ich auch deine ich glaube, deine es war auch ein bisschen schick früher. Also ich glaube, die Diplomaten haben gerne in Bad Godesberg gewohnt. Ah ja, genau. So wie jetzt, so wie früher in Kleinmachnow zum Beispiel, die DDR-Diplomaten. Ja. Oder ist es größer als Kleinmachnow, oder? Da würde ich mich nicht festlegen wollen. Okay. Moving on. Ich, ja? Ich, du bist leider immer ein bisschen abgehackt. Ja? Ich fühle mich hier wie ein Bundeswehrfunker irgendwo eingegraben, der nicht so ganz genau hört. Deshalb bin ich vielleicht auch mal ein bisschen abgehackt. Aber ich folge der Sache hier. Ja, ja. Und ich finde, du machst es ganz gut. Dankeschön. Rüdiger und ich, wir haben Star Wars gesehen. Und Rüdiger, wie fandest du Star Wars? Versuch mal, abspoilerfrei zu bleiben. Es hat mir gut gefallen. Ich hatte ein totales Star Wars-Feeling. Und ich finde es total geil, dass die Schauspieler so gut waren. Ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Es war ein verdammt gutes Remake vom ersten Star Wars. A New Hope, muss man sagen. Ja. Als ich dann nochmal zu Hause war und mir dachte, der Film ist wirklich, ich würde mir den auch nochmal mit meinem Sohn irgendwie auf Deutsch anschauen. So viel Spaß hat er mir gemacht, das ist schon mal so als Resümee. Andererseits, er ist eigentlich fast so Plotpunkt für Plotpunkt, ist er eigentlich ein Remake von A New Hope. Also du kannst echt die Checkliste durchgehen. Irgendwie Wüstenbewohner werden reingeschmissen in die Galaxis, das Schicksal der Galaxis beeinflussende Ereignisse. Check. du hast irgendwie, du hast wirklich alles. Du hast die Weltraumkantine, check. Du hast irgendwie, naja, darf ich jetzt nichts verraten, aber du hast so diese gewisse Verwandtschaftsbeziehungen, die Family Relationship Gone Sour, nenne ich es mal. Check, du hast Angriff auf eine todessternartige Einrichtung, check. Du hast die Fighter-Piloten, check. Lichtschwert-Novizen, check. Han Solo, check. Also, wer es noch nicht gesehen hat, guckt es an. Und es ist ein Remake. Für mich ist es ein Remake. Es ist eins der besten Remakes, das ich je gesehen habe. Und ich würde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ich hoffe, Teil 2 ist kein Remake von Imperium schlägt zurück. I'm gonna give it a pass. Nee, oder sagt man das so? Ich will eigentlich sagen, ich lasse es gerade nochmal durchgehen, weil es mit so viel Liebe zum Detail gemacht ist. Ja. Aber in puncto Handlung, vielleicht hätte man doch nicht, wie heißt er, Lawrence oder Larry Kasdan, den alten Star Wars Schreiber aus seiner Matratzengruft ausgraben sollen, der vielleicht einfach nochmal, vielleicht zu viel Ideen von früher nochmal, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Und ich fühle mich ein bisschen, mir hat es super gut gefallen, aber ich fühle mich auch so ein bisschen manipuliert dahingehend, dass es mir super gut gefallen hat, weil auf die Nostalgie-Schiene wurde so gekonnt und so mit so viel Pression, wird auch so viel Pression ausgeübt, dass ich eigentlich nicht anders konnte, als es gut zu finden. Ja, es ist irgendwie so ist es. Ja. Also auch so, es ist, aus dem ganzen Look und, naja, klar, also soll es ja auch. Ich hab Carrie Fisher nochmal gegoogelt. Ja. Die hat eine Schauspielschule. Das passt irgendwie total. Ja, genau. Ja, also gut, dass die, da hätte sie sich vielleicht selber auch mal noch ein bisschen was auffrischen sollen wieder, ne? Ich finde, die war etwas... Ja, das geht den meisten Betreibern von Schauspielschulen so. Ja, das waren sie etwas hölzern. Die nächste Space Opera, die du nicht verpassen sollst, ist Fargo Season 2. Aber du bist jetzt mit Justified Season 6, Final Season durch, ne? Ich hab's, du weißt ja, ich bin auch krank gewesen. Ich hatte eine prima Magen-Darm-Grippe die Woche und hatte kurz bevor das losging nochmals so die drittletzte, viertletzte Folge Justified geguckt. Ich war so richtig drin und in so einem Fieber waren, wo mir schlecht war, mich im Bett hin und her gewälzt habe, sprach auch Boyd Crowder zu mir. Also die Figuren sind sehr, sehr, waren sehr präsent in den letzten Tagen bei mir. Und war ein sehr melancholischer Abschied für mich damals. Ich muss sagen, das Gefühl, dass jetzt das letzte Mal Boyd Crowder und Raylan Givens on screen zu sehen, hat mich tatsächlich hat mich erinnert an so einen Abschied von, keine Ahnung, Verwandte, die ins Ausland oder Freunde, die ins Ausland gehen oder irgendwie sowas in der Art. Ja, das Schöne ist, dass den Jungs ja selber so ging, ne? Ja? Sie sitzen sich halt im Gefängnis gegenüber durch die berühmte Scheibe und reden über das. Spoiler. Okay, mach weiter. Wir haben schon den halben Star Wars gespoilert. Jetzt können wir auch noch bei Justified weitermachen. Na klar, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber. Okay. Na gut. Na, we dug coal together. Ja. Wer einmal in der Mine zusammengearbeitet hat, ne? Ja. Der hängt irgendwie zusammen. Das sind meine Dinge, die wir vielleicht auch nochmal tun müssen. Also unser Dasein als kreative Freiberufler in Berlin-Mitte ist, finde ich, die gut bürgerliche Variante von. Du weißt ja, dass es eine deutsche Version gibt, wo Raylan und Boyd dann das Steigerlied singen. Ich wollte, darauf wollte ich noch hinaus, aber danke, genau. Zwei tolle Menschen, ein toller Gedanke. So, jetzt müssen wir wieder zum Fußball, weil sonst schaltet hier jeder ab. Was habe ich hier noch notiert? Ribéry wieder verletzt. 2 Monate. Une Katastrophe. Oder eine Katastrophe. Ja. Une oder eine? Bist du glücklich? Pizarro hat ein Tor geschossen. Ja, es ist keine Katastrophe. Pizarro macht es wieder ganz gut. Er hat auch im Pokal für Bremen getroffen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, hat er. Ja. Da hat Bremen ohnehin relativ oft getroffen. Ja, aber dann letztlich doch gegen... Verloren jetzt, ne? Im Spieltag. Ja, die haben gegen Frankfurt verloren. Frankfurt war irgendwie auch ganz gut. Frankfurt, irgendwie, ich wusste es ja gar nicht, also, aber die haben auch irgendwie wohl so einen ganz tollen neuen Superstar verpflichtet, Marco Fabian. Sagt dir das was? Ja, der ist auf dem süd- oder lateinamerikanischen FIFA-Cover von dem Fußballspiel. Ja. Du weißt, Vater 16. Ja, FIFA. Ja, oder FIFA 16. ist der neben Messi drauf. Bei unserer europäischen Variante ist ja nur Messi drauf, aber es gibt dann quasi nochmal so regionsspezifisch oder erdteilspezifisch gibt es dann nochmal Zusatzstars. Das hat man früher auch gemacht, da war dann auf dem deutschen Cover Podolski mal mit drauf. Of all people. Das relativiert Marco Fabian jetzt sehr, finde ich. Ja, aber genau, da ist der drauf. Und der saß schon im Stadion, ist wohl, da geht es wohl schon um einen Gesundheitscheck und ist schon so gut wie verpflichtet. Oder ist er zum jetzigen Zeitpunkt auch schon. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja getippt, ich habe ja das erste Mal ganz gut getippt. Also ich bin sogar, fantastisch getippt. Ich bin ja Tippsieger und es ärgert mich umso mehr, dass mein alter Kumpel Juri, der früher einfach nicht bis drei tippen konnte, jetzt einen Tippsieg nach dem anderen abholte und noch nicht mal mir meinen alleinigen Tipptriumph gönnt, sondern ich den auch noch mit ihm teilen muss. Auf jeden Fall habe ich gesagt, einer meiner gewagten Tipps ist, ich glaube, ich habe zwei gewagte Tipps, Dortmund verliert und Frankfurt fängt sich und gewinnt das Spiel. Und es trat beides ein. Das ist super. Ich glaube, The Force Awakens. Ja, The Force Awakens, genau. Ich habe ein Erwachen der Macht gespürt. Ja. Ja, aber Ribéry, das ist wirklich sehr tragisch. Und jetzt ist ja die Frage, dass die Pep streitet ja angeblich wieder mit den Ärzten. Der Dr. Braun, der Nachfolger vom Winnetou. Weißt du, wer Winnetou ist? Na, Müller-Wohlfahrt. Ja, genau. Der hat wohl auch gesagt, Ribéry wurde zu früh wieder eingesetzt. Und naja, ich weiß nicht. Ich hatte ja neulich schon zu dir gesagt, ich finde es ein Mysterium, wieso gerade bei Bayern immer so viele Spieler verletzt sind. Und ich sehe aber da liegt Bayern im Hintertreffen gegenüber ihren großen Konkurrenten Barcelona und Madrid, dass da eben die Top-Leute nicht verletzt sind. Ich muss mal ganz kurz stoppen hier. Gut. Hallo, hallo? Ja. Ja, die kurze Pause, so, jetzt komme ich zurück. Sorry, kurze Unterbrechung, der Postbote war da und ich musste eine Unterschrift tätigen im Namen meiner Eltern. Keine Ahnung, was ich da angenommen habe jetzt. Ja. Wo waren wir gerade? Bei Verletzungen. Ja, genau. Ja. Es ist ja so, dass klar, Messi ist auch mal verletzt, Ronaldo ist auch mal verletzt, aber es sind bei Madrid und Barca nie so viele wichtige Spieler gleichzeitig dauerhaft verletzt wie bei Bayern. Und das ist wirklich eigentlich fast der Hauptgrund, vielleicht sogar der einzige Grund, warum Bayern spielerisch in den letzten beiden Champions League Hauptrunden ins Hintertreffen geraten ist in den letzten Jahren. Und ich frage mich natürlich auch, warum ist das gerade bei uns so ein Problem und bei den anderen nicht? Wird in der Bundesliga mehr gefoult? Nee, ich glaube, der banale Grund ist der, dass Robben und Ribéry zwei sehr verletzungsanfällige Spieler sind und auch nicht mehr die jüngsten, aber das unsere Topstars sind, die nach wie vor alles ausmachen, an der Nadel wir immer noch hängen. Dass jetzt gerade der Ersatz-Topstar, nämlich Costa, der endlich ja mal Ribéry und Robben beide ersetzen könnte, dass der jetzt zufällig auch krank ist, Das ist dann der sehr ungünstige Zufall, der in dieser Saison noch dazu kommt. Aber den letzten beiden war es einfach Ribéry und Robben verletzungsanfällige Spieler und Bayern in Topform ging nur, wenn die beiden gleichzeitig auf dem Platz sind. Ich sage es ja öfter, es gibt diese Statistik, wo wenn beide spielen, Bayern so gut wie kein Spiel verliert, fällt ja einer aus oder gar beide, sieht es schon ein bisschen durchwachsener aus mit der Statistik. Ich habe das schöne Wort gelesen, verletzungsbegabt. Verletzungsbegabt, ja, das ist echt ganz gut. Ja, Mourinho ist weg. Ja, und bald wieder wo? Ja, das ist ja das Erstaunliche, dass Mourinho ist weg und hat sich ja wirklich in letzter Zeit nicht besonders souverän, also gar sehr patzig verhalten, vor allem gegenüber den eigenen Spielern. Die Fans reagieren folgendermaßen. Mourinho ist weg, Interimstrainer übernimmt, Chelsea gewinnt, ich glaube sogar 3-1 oder so, und trotz Sieg pfeift das Publikum die Mannschaft aus. Insbesondere Hazard, Fabregas, Costa und schimpft sie Ratten. What? Also das Publikum, weiß nicht, ob die mehr wissen als die Sportjournaille, oder auf jeden Fall wissen sie mehr als ich und du, das ist eh klar, machen tatsächlich die Spieler ein Spielerproblem aus und sagen, Mourinho ist quasi zu Unrecht vom Hof gejagt worden, die Spieler haben ihn rausgemobbt. Ha. Und übernehmen tut ein Trainer, der zu meinem großen Grauen auch für Bayern für eine Pep-Nachfolge kolportiert war, nämlich Guus Hiddink. Holländer. Ja, wer ist das? Es ist ein Holländer. Und ich denke, dass der Guus ist eine gute Trainer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wann Hiddink das letzte Mal mit einer Erfolgsmannschaft Erfolg hatte. Hat er nicht mal, ich, ich weiß nicht, mal Guus Hiddink, was hat denn der zuletzt trainiert? Irgendwas in Weißrussland oder hat er nicht die holländische Nationalmannschaft? Ich werde es mal kurz googeln. Ja, mach mal. Guus Hiddink. Ich könnte zwischendurch einwerfen, also ich habe diese Statistik gelesen auf Spiegel Online, welcher Trainer so in den letzten Jahren wie viel Geld für Spieler ausgegeben hat. Ja. Naja, wo kommt denn der ganze Erfolg der Erfolgstrainer denn auch her? Also Mourinho ist schon sehr weit vorne dabei. Es war über 1 Milliarde Euro. Puh. Das ist schon einiges, ne? Aber was ist mit Van Gaal? 1,07. Aber Van Gaal muss da auch ganz oben rangieren, was der so zusammen kauft. Der ist, ja, aber so 4 oder 5, glaube ich. So. Der deutsche Trainer, der am meisten Geld ausgegeben hat, ist Felix Magath. Aber also schon weit, weit abgeschlagen. Also schon weit im zweistelligen Bereich. Ja, aber sehr interessant. Bei Guus Hiddink, ne? Hat der die russische Nationalmannschaft trainiert und ja, da ist auch nicht so viel gegangen. Hat er sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 nicht qualifiziert. Ja. Dann hat er Chelsea trainiert, da ging aber auch nicht so viel. Naja, den FA Cup hat er gewonnen, aber den könntest auch du gewinnen, Rüdiger, als Chelsea-Trainer. Und dann hat er die Türkei trainiert, ist aber auch an den Playoffs gescheitert zur, was war das? War das die EM? Und dann hat er den russischen Erstligisten Anchi Makhtarkala trainiert. Und dann hat er nicht die Champions League gewonnen? Ja, ich weiß nicht so lange ich mich erinnern kann. Und dann hat er auf jeden Fall, und dann kam ja die Phase als holländischer Nationaltrainer. Und da ging ja auch nichts. Da hat ja die Mannschaft nicht weitergebracht. Also, dass der quasi das letzte Mal Erfolg hatte, so richtig, war, pass auf, EM-Halbfinale 2008 mit Russland. Ja, okay, da erinnere ich mich sogar dran. Okay, aber das ist natürlich eine Weile her, 2008. Also so richtig, richtig nachweisbarer Erfolgstrainer ist der Hiddink nicht. Und dass der jetzt zu Chelsea kommt, naja, gut. Der FA Cup, ne? Er lebt in den Gedanken der Chelsea-Fans offensichtlich und Chelsea-Macher weiter fort. Der FA Cup gewinnt der legendäre unter Guus Hiddink. Aber Van Gaal hat ja auch wieder verloren. Der muss ja jetzt dann, die haben gegen Norwich verloren. Also du hast keinen Top-Verein. Der muss doch mal weg jetzt. Das wäre doch eher was für Pep. Wobei Pep sich ja eigentlich traditionell nach 3 Jahren Trainertätigkeit eine Auszeit nimmt. Und ich glaube, Van Gaal ist schon eher weg als im Sommer. Aber ist es nicht so, dass das der Verein in der Familie gehört und die mögen den so sehr? Welcher Familie? Glazer oder so? Ach, der Menu meinst du? Ja. Und die mögen Van Gaal so sehr? Das habe ich gelesen. Ja, aber mögen ist ja im Fußball jetzt, weil man jemanden mag, bleibt jemand nicht mehr Trainer. Also die Zeiten sind vorbei. Also das gab es vielleicht früher mal, als Schlappi irgendwie 843 Jahre Trainer von Waldhof Mannheim war. Aber mit mögen, nee, das ist, mögen ist out, mögen ist nicht mehr zeitgemäß. Mögen behält keine Trainer. Ja. Du, ich bin mir sicher, Sepp Blatter und Michel Platini mögen auch viele bei der FIFA noch und sind trotzdem für 8 Jahre gesperrt worden. Also das ist wohl das deutlichste Zeichen, dass mögen kein Kriterium mehr ist. Gut. Ja. Leicester, ne? Das schöne Leicester ist jetzt mit 5 Punkten Abstand Tabellenführer von der Premier League. Toll. So was Herrliches. Was hat Kloppo am Wochenende gerissen? Ach, jetzt fragst du mich was, ne? Jetzt erwischt dich am falschen Fuß. Ja, jetzt erwische ich mich. Ja, genau. Jetzt müsste ich tatsächlich googeln und müsste ich bei kicker.de, was immer so besonders schnell ist, auf internationalen Fußball gehen. Lande da jetzt. Ah ja, schau her. Klopp geht mit Liverpool in Watford unter. What? Ach hey, what? Ja, 3-0, mein lieber Scholli. Ja. So weit bin ich der Premier League noch nicht hinterher. Und vor allem, es war Sonntag 14.30 Uhr, das war kurz bevor ich auf die Autobahn gedüst bin. Ne? Muss man das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Genau. Aber du willst sagen, Bayern 3 überträgt keine Premier League? Bayern 3, Bayern 3 überträgt ja eh nichts. Ich glaube, es ist Bayern 1 oder Bayern 2, wo man live aus dem heute im Stadion kommt. Das bezieht sich aber nicht, da gibt es aber leider kein Today at the Pitch oder so. Ja. Machen die eigentlich immer noch badabadabadabab? Das weiß ich gar nicht, weil ehrlich gesagt, ich finde, ich weiß nicht, wie geht dir das, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist? Ich finde, oft ist man ja so flink unterwegs, dass manche Radiosender nur für ein für einen Rihanna-Song im Kasten bleiben und dann werden sie undeutlich und dann schaltet man weiter. Und aber ich glaube nein, es gibt nicht mehr. Ein Freund von mir hat immer gesungen, schon wieder 3-4 Tote. Naja, ja. In Siegen bei uns hat man immer gesungen, wir sind die dummen Bayern. Ja, es tut mir leid, ja, das ist ja. Ach du, die Siegerländer haben es gerade nötig. Ja, aber die heißen doch Siegerländer, ne? Ja. Das ist doch das Gute. Was ist schlimmer als verlieren? Ja. Ja. Rhetorisch, die rhetorischste aller geografischen Fragen in Deutschland. Was ist schlimmer als verlieren? Gut, was habe ich nochmal auf meiner Liste? Fabregas, die Ratte, Van Gaal, Leicester, Platini, Achso, was wir letzte Woche nicht besprochen haben, Armin Fee versus Winnie Schäfer, habe ich dir nochmal einen Link geschickt, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee. Es war herrlich. Felix, du hast was geschickt, ja. Es war herrlich. Winnie Schäfer saß bei Sky 90. Letzte Woche war ja Frankfurt noch ein bisschen in einer veritablen Krise und hat dann so gesagt, ja, und der Armin Fee, und da hätte er sich so nicht äußern sollen und bla bla, und das zieht ja auch die Mannschaft runter und ob die jetzt noch für einen Trainer spielen. Und ja, sie wissen ja auch, dass er in Stuttgart einfach gekündigt hat und wahrscheinlich kündige ich jetzt eh gleich wieder und so. Hat ihn ziemlich runtergeputzt und dann wurde Armin Fee zugeschaltet und Armin Fee hat daraufhin gesagt, naja, der Winnie Schäfer, der guckt natürlich genau zu, weil der hätte auch mal wieder gerne einen Posten in der Bundesliga, respektive den bei Eintracht Frankfurt. Und, gesagt, ja. Ja, das ist absoluter. Ich finde, das war so ein Torpedo, das war so vernichtend. Danach war Winnie Schäfer auch wirklich trotz Selbstbräuner sehr blass um die Nase, fand ich. Und was hat Hazy Eye dazu gesagt? Hazy hat natürlich diesen, naja, als Journalist muss man wahrscheinlich, hat dann immer zu Armin Fee gesagt, was meinen Sie jetzt denn damit? Ne? Was haben Sie da konkrete Informationen? Aber eigentlich müsste man eigentlich schmunzeln und das so stehen lassen, wenn man Armin Fee-Fan ist. Aber wahrscheinlich der journalistischen Nachfragepflicht geschuldet, hat das nur ein bisschen ernst gemacht. Und es kam eine sehr unangenehme, wirklich eine explizit unangenehme Stimmung im Studio auf. Aber ich muss sagen, als Armin Fee-Fan muss ich sagen, Winnie Schäfer, eigentlich das Kreuz gebrochen. Der kann als nächstes Trainer von 1860 München werden. Die schon wieder verloren haben, Freunde der Nacht. Gegen? Gegen wen haben die denn jetzt verloren? Ach, muss ich stellen, fragen, ne? Ja, du stehst wieder. Ich wusste gestern noch, weil ich es auf der Autobahn gehört habe. Gegen irgendwas halt, wo man nicht zwangsweise verlieren muss. 60 steigt wahrscheinlich ab, muss man echt sagen. Winnie Schäfer, was macht der denn im Moment so? Der war doch Trainer von. Du hörst nicht auf mit diesen Fragen, ne? Nee, der war Trainer von Kamerun. Die suchen jetzt einen neuen Trainer per Online-Anzeige, per Online-Annonce. Also das wäre durchaus auch, wenn dein Engagement in der Distel jetzt abgelaufen ist, könntest du dich jetzt bewerben. Als Nationaltrainer von Kamerun? Ja, genau. Warum nicht? Es ist ja oft so, dass man sagt bei Bewerbungen, ich weiß nicht, das Jobprofil passt nicht so ganz auf mich zu. Und dann sagen einem doch Freunde immer so, ja, aber die übertreiben doch immer in ihren Anforderungen. Also das ist ja alles gar nicht so. Die kochen ja auch nur mit Wasser. Bewirb dich doch einfach. Wurde mir schon oft das Tipp gegeben. Vielleicht trifft es ja auch bei so als Fußballtrainer zu. Ne? Anforderungsprofil, mindestens 5 Jahre Nationaltrainer, bla bla. Ach, alles nicht so gemeint. Komm, Engagement und Wille zum Erfolg reicht auch schon aus. Ich könnte auch jetzt immerhin diesen Podcast hier in meinen Lebenslauf schreiben. Absolut. Du hast ja quasi mit dieser Fußball-Bundesliga-Saison deinen Einstieg in die Fußballbranche vollzogen. Ja, es ist absolut. Mhm. Ja, der letzte Satz bei Wikipedia, Winfried Schäfers deutscher Wikipedia, ist: durch den Sieg bei der Karibikmeisterschaft gelang außerdem die Qualifikation für die Copa America Centenario 2016. Und wenn ich Karibikmeisterschaft lese, dann tun sich mir die tollsten Bilder auf irgendwie. Bernie, ich war mal auf Barbados in einer Kneipe abends und dann kamen die 6 Gewinnerinnen verschiedener karibischer Schönheitswettbewerbe. Ich rede von Miss Caribic, von Miss Beach Bar irgendwas, Miss Banks, ja, Banks ist das am meisten getrunkene Bier da unten. Da gibt es tolle Sachen. What? Du warst in Barbados, Mensch. Du bist ja, natürlich. Du kamst ja weit herum. Ja, ich habe doch mal für Lufthansa gearbeitet. Ach so, natürlich, ich vergesse. Du warst quasi Catering, du warst Ausstatter für die Lufthansa. Ich war Best Dressed Girl. Ja. Best Dressed Catering Girl. Best Dressed, genau, ich war der coole Typ, der mit dem LKW ranfährt an den Flieger und mit dem halben LKW so hochfährt und die Flugzeuge belädt, ja. Saßen da die Leute schon im Flugzeug, als du kamst? Teilweise. Es kam selten vor, dass eine Maschine zwischenlandet und die nochmal irgendwie Essen nachfassen. Also, oder dass bestimmte Units da ausgetauscht wurden. Dann musste es aber, also das musste immer schnell gehen, aber da musste es dann immer richtig schnell gehen. Ein Kollege ist mal eine große Wassergalone vom LKW runtergefallen, unten auf die Tragfläche. Ja, da mussten dann alle wieder aussteigen und erstmal so ein paar Leute von der Sicherheit sich den Flieger genauer angucken. Erstmal alle wieder aussteigen und neue Flügel abmontiert, ne? Naja, muss halt geguckt werden, ob jetzt nicht da irgendwie ein Haares den Weiterflug gefährdet. Ist irgendwie auch ganz beruhigend, finde ich. Liebe Reisende, aufgrund eines, einer Wassergalone. Einer Wassergalone. Von dem Typen da hinten runtergeworfen. Ja, die Spanienwahl sehe ich hier gerade. Naja, gut, lassen wir das. Ich entschuldige mich jetzt schon für die, was heißt jetzt schon? Jetzt erst für die bisschen fragwürdige Audioqualität. Aber Rüdiger ist uns über Skype zugeschaltet und ich bin heute nicht auf meinem Hi-Fi-System, weil ich das nicht mit nach Bayern mitschleppen wollte. Rüdiger, jetzt haben wir noch zwei Sachen vor uns. Wir müssen frohe Weihnachten wünschen. Das machen wir ganz am Schluss. Aber wir haben gesagt, wir singen noch ein Weihnachtslied. Hast du dich weit aus dem Fenster gelehnt letzte Woche, aber... Gut, wir stehen natürlich zu unserem. Habe ich da was getrunken? Ja. Was, Chibo muss tausende Stellen streichen, lese ich hier. Und das nein. Kurz vor Weihnachten, das klingt schlecht. Ach, Entschuldigung, Toshiba. Toshiba, ist ja wurscht. Ach so, ich dachte hast du schon jetzt. Was von Toshiba? Bitte was? Nee, ob du was von Toshiba hast? Nee, ich weiß gar nicht, was die noch herstellen. Stellen die noch Fernseher her? Oder lizenzieren die auch? Von Thilo und Agathe ist, danke Thilo übrigens nochmal an dieser Stelle, der ist von Toshiba. Meinen wollt's ja nicht. Der ist von Toshiba, okay, gut. Bei Chibo hätte ich Angst, dass sie die Filiale im Gesundbrunnencenter dann natürlich beschlossen hätten. Das wär, bei mir wäre es die Filiale in Burghausen. Ja, das wäre beides schlimm. Was singen wir denn für ein Weihnachtslied jetzt? Weißt du von irgendeinem Text komplett? Och, nee, aber ich könnte... Spiel das von ja, super, aber ich beantworte alle deine Fragen einfach nur mit googeln. Morgen, Kinder, wird's was geben? Wir muten unseren Hörern einiges zu. Oder Kiri. Also eigentlich ist mein Lieblingslied, es ist ein Ros entsprungen, aber ich kann eigentlich nur die erste Zeile. Ja, okay, ich suche mal den Text. Es ist ein Ros entsprungen. Text, warte mal. Da, Noten- und Liedertext. Ja, wir machen auch nur die erste Zeile, es ist ja Wahnsinn sonst, okay. Es ist ein... Ein Ros. Okay, warte mal, wir müssen uns auf den Ton einigen. Es ist... Okay, 3, 4. Es ist ein Ros entsprungen. Ah, falsch, warte, jetzt habe ich... Das war der falsche Song. Jetzt, genau mal. 3, 4. Es ist ein Ros entsprungen aus... einer Wurzel zart. Und die schon die alten Sungen von Jesse kam die Art. Wer ist eigentlich dieser, ist Jesse Jesus? Weiß ich nicht, aber es gibt ja diesen Song von Rick Springfield, I Wish I Had Jesse's Girl. Ja, das oder... Ist, ja. Vielleicht ist es auch so, ich wäre gerne mit Maria Magdalena zusammen. Oder auch Jesse painted pictures of how it's gonna be. Unser Freund. Of how I can remember. Ist das nicht Michael? Jesse, you can always have any dream with me. Nee, das ist nicht Michael Bolton. Das ist ein Michael Bolton. Curtis Tiger. Epigone aus der Zeit. Curtis Tiger. Steiger. Ja. Gut, wir sind noch nicht mal bis zum zweiten Hälfte gekommen. Wir lassen das einfach, würde ich sagen. Ist besser. Ja, du bist weder Text noch melodiefest. Danke. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und nächsten Montag bin ich wieder bei dir, Rüdiger. Das ist schön. Da sind wir wieder live on tape in Berlin-Mitte. In deiner oder meiner Küche. Nächsten Montag, aber welche Spiele wollen wir dann kommentieren? Ob wir kommentieren, wir machen einen Special-Podcast, wir machen einen Feiertags-Podcast über... ihr könnt uns Themenvorschläge schreiben, bitte. Ja. In die Kommentare zu diesem Podcast bitte Themenvorschläge zum nächsten Mal. Ansonsten... hört uns, liked uns, abonniert uns, schreibt uns Hate-Mails. Verschenkt uns. Verschenkt uns. Jede Reaktion ist besser als keine Reaktion. Sehr gut. Das wünschen wir. Wir wünschen uns eure Aufmerksamkeit zu Weihnachten und wünschen euch alles, alles Liebe. Rüdiger, ich wünsche dir noch nicht alles Gute zu Weihnachten, denn ich rufe dich dann Ende der Woche nochmal an. Das mache ich genauso. Ich wünsche aber schon mal allen da draußen. Ja, gut. Bye, bye. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.